In diesem Moment läuft die Aufnahme. Galliersteine, genau. Galliersteine, genau. Der Gérard ist lebt wieder. Gérard, wie ist denn das so, wenn man so, was, 3 oder 4 Tage im Krankenhaus ist? Ja, ich war jetzt 3 Tage, Sonntag, Montag, Dienstag, ja. Mittwoch bin ich wieder entlassen worden mit 3 verschiedenen Diagnosen und im Endeffekt weiß ich bis heute nicht wirklich, was es war. Es geht halt über, zuerst in der Notarztpraxis war es der Blinddarm, dann in der Notaufnahme, bei der Chirurgie war es die Gallenblasen, die entzündet war mit einem ziemlich hohen Wert. Und zum Schluss bin ich mit Nierensteine entlassen worden. Ich bin jetzt ja kein Mediziner, aber wenn die Entzündungswerte hoch sind und du hast ja wahrscheinlich Antibiotika und Schmerzmittel gekriegt und bist jetzt schmerzfrei. Richtig. Dann gehe ich mal davon aus, dass deine Galle entzündet war, weil Nierensteine kriegst du, glaube ich, mit Medikamente so nicht in den Griff. Ich glaube, die müssen irgendwann zertrümmert oder entfernt werden. Und der Blinddarm, ich glaube, der rebelliert auch immer noch, wenn er entzündet ist, wenn da nichts ist. Also, ich bin jetzt kein Arzt, aber ich weiß nicht, Klaus, hast du deinen Blinddarm noch? Ich habe noch ziemlich alles, ja. Habe noch nichts hergegeben bis jetzt. Außer, dass du die Leber zersoffen hast. Ja, die will keiner mehr. Ja, die habe ich direkt mitchecken lassen, aber die ist bei mir in Ordnung, erstaunlicherweise. Hast du gesagt, ich klaue immer bei Oma mein Bier und check mal. Ja, der hat mich direkt komplett durchgecheckt bei der Notaufnahme. Also alles andere ist in Ordnung. Ich so, super. Naja, ist ja auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, wir hatten ja vom Geocaching-Podcast gesagt, wir machen heute Pause, weil ich dachte, ich weiß nicht, so Entzündung, ich weiß nicht, wie lange es dauert. Aber es geht ja einigermaßen gut, ist richtig? Ja, ich bin jetzt noch bis Ende der Woche krank geschrieben, aber so von den Schmerzen her ist es wieder in Ordnung, ja. Ja, du hast ja zumindest gleich aus dem Krankenhaus, hast ja gleich für deine 3 Hörer eine neue Folge aufgenommen. Waren noch 3, ne? Ja, ich habe 2 Kommentare bekommen, gehe ich von aus, dass es nur 2 sind. Scheiße. Ja, wir hatten im Vorgespräch hier vor der Aufnahme, hatten wir das große Thema Podlove und Podlove Publisher. Nutzt du das eigentlich? Gérard? Den Podlove Player, ja. Den Publisher jetzt selber glaube ich nicht. Also ich bin aber auch ganz ehrlich gar nicht so bewandert in dem ganzen Thema, was da jetzt... Ja, also du schreibst dein RSS-Feed noch genauso zu Fuß, wie du das beim Geocoin-Stammtisch und bei der Cache-Recurrence auch machst, ne? Genau, so habe ich das gelernt und so wollte ich das auch gerne beibehalten. Ja, also wir hatten uns darüber unterhalten, über Podlove und das ganze Kram und Klaus und RSS-Feed und Podlove, die kommen nicht zusammen, richtig? Ja, wir kommen nicht so richtig zusammen, was aber nicht an den Podlove-Sachen liegt, sondern mehr an der WordPress.com-Lösung. Da hast du keine Chance, irgendwie deinen Feed rauszulösen dann in irgendeiner Form. Das heißt, ich hätte alles wegschmeißen müssen und da hatte ich keine Lust drauf jetzt. Dann lasse ich es lieber so, wie es ist. Jo. Du hattest ja nur ja. So ein 3-Monats-Ding. Genau, ne? Es gab oder es gibt auch bei Inkel, versus All Inkel, gibt so ein Angebot, 3 Monate kostenlos zum Ausprobieren und das habe ich halt gemacht und ja, das funktioniert schon alles, das passt schon, aber es ist nicht das, was ich haben will. Dann bleibe ich lieber da bei der Lösung, wo ich jetzt habe. Da funktioniert alles, da bin ich bei iTunes angemeldet. Ich habe ja immer das Problem mit iTunes, dass ich selber in iTunes nicht wirklich was machen kann, weil ich bin ein Linux-Benutzer und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, bis jetzt mich irgendwie über mein Ubuntu gescheit bei iTunes anzumelden in irgendeiner Form. Also die App läuft nicht, also was heißt diese App, dieser iTunes Player oder wie das da heißt, der funktioniert nicht und ich kann halt selber nichts regeln. Ich hab zum Glück jemanden, der mir für das Podcast Versuchslabor die ganzen Sachen da reingestellt hat, dass man die da findet, also dass man den Feed da findet und die Folgen und alles und wir haben dann gesprochen miteinander und die Info, die ich gekriegt habe, weil ich dachte, es ist ganz einfach. Dann gehst du halt her und dann tauschte halt in diesem iTunes-Profil den RSS-Feed aus gegen den neuen, den der Podlove-Publisher dann mitbringt. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Und ehe ich da mich jetzt aufreibe, weißt du, ich will ja Spaß haben beim Podcast machen, dann ist ja mein großes Ding. Das soll ja möglichst einfach und möglichst preiswert funktionieren. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann machen wir weiter. Wie hat es der Martin so schön gesagt vom Metacast, dann machen wir weiter Rock'n'Roll. Ne? Also ohne großes Rechts und Links. Einfach Files hochladen und fertig. Ja, aber normalerweise ist es wirklich so, du sagst einfach, das ist der neue RSS-Feed und nach ein paar Stunden ist das eigentlich dann gegessen, die Geschichte. Also ich weiß auch nicht, wie iTunes das macht, die rufen ja irgendwie nicht minütlich die ganzen RSS-Feeds ab, das sind ja wahrscheinlich hunderte, tausend oder Millionen von RSS-Feeds, die sie abrufen müssen. Die Problematik hast du ja auch, wenn du das habe ich aber meine Hörspitzen schon mal erzählt, wenn du dein Avatar änderst. Ich habe ja meinen Avatar mal geändert. Das finde ich auch ziemlich komisch. Du musst dem Avatar-Bild einen anderen Namen geben. Wenn du jetzt einfach sagst, das Bild heißt Avatar und tauscht es gegen ein anderes aus, was auch Avatar heißt, das rafft iTunes nicht. Das versteht iTunes nicht. iTunes hat das irgendwie in seinem Speicher drin, ruft zwar dann RSS-Feed ab, da ist dann auch die URL hinterlegt, wo das Avatar liegt, aber iTunes rafft es nicht, dass das Bild sich geändert hat. Du musst beim Avatar dem Avatar einen anderen Namen geben. Das muss dann Avatar 1 heißen. Dann merkt iTunes nach ein oder zwei Folgen auch erst, wenn du hochgeladen hast, da ist ein neues Avatar, das muss ich ändern. Also iTunes ist, ich nenne es mal einfach böhmische Dörfer, auch für mich. Also bist du nicht alleine, Klaus. Ja, eben. Ja, und ich glaube, für das Podcast-Versuchslabor passt diese Lösung auch so, wie sie ist. Das lassen wir alles mal so, wie es ist. Ich habe es ja auch getwittert. Und wenn ich dann mal einen richtig geilen Podcast mache, dann versuche ich das nochmal. Ach, du willst doch mal einen richtigen machen? Ja, so einen echten. So hier so einen tollen, der dann so in der Top 10 ist bei iTunes. Ne? Wie, ja, wovon ich zwei kannte ich davon. Wie, ja. Wie war das hier? Teenager Sexbeichte, ne, keine Ahnung, irgendwas Zeug. Ich glaub, ja. Diese beiden Mädels, ja. die sich an die Füße lecken und einen Finger an den Po stecken. Keine Ahnung. Ja, also wenn ich mal richtig groß bin, dann versuche ich das nochmal. Bis dahin, ja, mache ich ist jetzt hier. Ernst, das ist jetzt ernst gemeint. Also ich habe diesen Podcast mir ja angehört, weil Martin vom Metacast das ja empfohlen hat und die haben halt über eine Folge über Fetisch aufgenommen. Da ging es halt irgendwie mal um Fußfetisch und dann haben sie halt erzählt, was sie so alles mal erlebt haben mit Fußfetisch und irgendwann hatten sie auch halt mal das Thema, Martin wollte es damals nicht sagen, aber wenn man den auf die Seite da geht von Sexvergnügen oder wenn man sich eine RSS wieder abonniert, die hatten halt da einfach mal das Thema Analverkehr und wenn man jetzt damit in den iTunes-Charts ganz oben ist, ich glaube, du hast mal gesagt, Sex Sells, ne? Auf jeden Fall. Das ist das beste Beispiel daran. Genau. Also ich habe den Podcast zwar abonniert, ich müsste mir mal, ist ja schön, dass Gerard dabei ist, ich müsste mir jetzt dann vielleicht nochmal Silke Hanke abonnieren. Die ist ja vom Thema her ähnlich, aber ich glaube, das ist nicht ganz so unter der Gürtellinie. Also hörst du noch Silke Hanke? Ja, zwischendurch höre ich noch mal rein. Ich müsste in dem anderen aber einfach mal so aus Vergleichsweise wirklich mal reinhören. Habe ich bis jetzt noch nicht getan. Echt nicht? Bei der Silke ist halt alles sehr sachlich gehalten. Da muss man auch dazu sagen. Ja. Also, hat so mehr was von dem Dr. Sommer Erklärungsstil. Ja, genau. Und das sind halt zwei Mädels, die reden halt, die nehmen halt kein Blatt vom Mund, ne? Und reden halt ganz freier Schnauze über Sex. Ja, dann sind sie halt auf Platz 1 oder Platz 2 bei den iTunes-Charts und Sex sells. Ja, das macht ja nichts. Sex sells, deswegen haben wir dich ja dabei, Hatti. Nee, aber wieso? Du hast ja, ich bin verheiratet. Du kennst das ja, doch. Ja, und? Ich auch? Nee, ich nicht. Aber ich habe egal. Aber ja, was denn? Ja, wenn du sagst, du machst mal einen richtigen Podcast, dann musst du halt irgendwie mal du musst wahrscheinlich einen Podcast machen mit Sex so. Bubensex, Büblisex, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn du ganz nach vorne willst. Das Paarungsverhalten brünftiger Biber im Winter, wenn der See zugefroren ist. Punkt.de. Ja, schade, schade. Doch, der Martin ist da. Ich möchte jetzt aber nichts Falsches sagen, weil ich finde diese Quelle halt nicht. Ich habe die Information mal von jemandem bekommen. Die haben doch sich den kleinen Kalender genommen. Da ging es doch letzte Woche darum, dass es Tag der alkoholgetränkten Früchte war oder so, ne? Ja, richtig. Und sie haben, glaube ich, Mangerie gegessen, wenn ich mich erinnere. Ja, das habe ich auch gehört. Ich habe irgendwann mal gehört, leider finde ich keine Quelle dazu, dass ein Teil oder ein Duftstoff von Biberhoden in Mangerie sind. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe das mal gehört. Ich weiß nicht, ob das ein Hoax ist oder ob es da eine Quelle zu gibt. Kann mir da einer vielleicht was zu sagen? Das klingt aber jetzt spannend an der Stelle. Ja gut, das wäre ja vielleicht eine Aufgabe für die Hörer des Raucherbalkons, uns das mal in so einem Kommentar gerne auch per Audio mal genau zu erklären, ob das so ist. Weil ich habe mich mit irgendjemand mal über dieses Thema unterhalten und der hat gesagt, du glaubst gar nicht, woraus irgendwie Geruchsstoffe und Geschmacksstoffe gewonnen werden. Und ich meine, gehört zu haben, es war irgendwie was mit Biberhoden. Ich bin mir aber nicht sicher. Also das ist alles nur ungelegte Eier. Ich weiß es nicht. Ich habe es nur gehört. Kann auch einfach sein, dass mir einer einen Bären aufbinden wollte. Aber ich finde es halt schon ziemlich strange. Ich meine, vorstellen könnte ich mir das schon. Ne? Guck dir mal an, die Grundbasis von Parfüm ist Walkotze, um das mal auf Deutsch zu sagen. Ne? Von echt? Daher... Ja, dieses wie heißt das mal, Ambro, keine Ahnung, diese Wahlkotze halt. Das ist halt, das hat irgendwie einen speziellen Namen. Daraus wird Parfüm gemacht. Das ist ein hochbezahltes Zeug. Wenn du da mal so einen Klumpen von findest, bist du ein gemachter Mann. Also das ist schon, obwohl du das offiziell nicht verkaufen darfst. Aber da wird halt Wahlkotze für verwendet. So, jetzt pass auf. Jetzt habe ich mal gegoogelt. Biberhoden-Geruchsstoff. Als ersten Treffer kriege ich Biber, geil, Wikipedia. So, jetzt geht das los. Biber, geil, auch Kos... Stopp. Denkst du bitte dran, dass wir keinen Explicit-Button haben? Ja. Biber, geil, auch Castoreum, von griechisch-lateinisch Castor. Biber ist ein Sekret aus den Drüsensäcken, Castorbeutel, Geildrüsen, Geilsäcke des Bibers. Das Sekret besteht aus einem komplexen Gemisch von chemischen Verbindungen, die wahrscheinlich aus Sekundarmetaboliten des Urins gebildet werden. Der Biber nutzt das fetthaltige Sekret zur Fellpflege und zum Markieren seiner Reviergrenzen. So, und jetzt habe ich hier irgendwas gelesen, genau. Das darin enthaltene Bibergeil ist harzig und bräunlich. Der Geruch ähnelt dem des Baldrians. Der Geschmack kann als bitter und scharf und aromatisch beschrieben werden. Die Parfümerie schätzt Bibergeil wegen seiner aphroditischen Note. Also. Na, also. Haben wir wieder was gelernt beim Bernd. Biberboden, Bibergeil, Geruchsstoff. Ich habe gerade mal gegoogelt. Walkotze heißt Ambra. Okay. Tja. Ambra. Wegen mir kann das dann wahrscheinlich auch vielleicht in Mangerie oder woanders noch drinne sein, keine Ahnung. Ach hier, da steht's ja. In den USA ist Castoreum von der Food and Drug Administration auch als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen und als unbedenklich eingestuft. Eine Kennzeichnungspflicht besteht in den USA nur als natürliches Aroma, überwiegend als Vanille-, Himbeer- und Erdbeeraroma. Das heißt also, wenn ein Vanille oder ein Himbeer oder ein Erdbeerjoghurt in USA ist, könnte auch ein Ei drin sein. Naja, wenn ich Stierhoden essen kann, warum keine Biberhoden? Ja, wie gesagt, ich habe das irgendwann mal gehört. Und ich meine, wie gesagt, ich weiß es nicht. Also, wenn es in Amerika, na gut, dann war das vielleicht in Amerika. Ich weiß nicht, wo kommt Mangerie her? Aus Deutschland? Amerika? Wo kommt Mangerie her? Ja, Ferrero, weiß ich nicht. Ferrero ist was? Ist keine Ahnung. Das ist doch eher alles eine Mischpoke da, die ganzen. Wie gesagt, das ist alles ungesundes Halbwissen, wir wissen es nicht, aber zumindest wird es wohl irgendwie verwertet, ob es jetzt in irgendwelchen Schokoladen, Kirschgetränkten, alkoholisierten Pralinen benutzt wird, weiß ich nicht. Aber es steht ja hier, in den USA ist es unbedenklich, wahrscheinlich Deutschland dann nicht. Dann ist das wahrscheinlich einfach nur ein Hoax, was man mir erzählt hat. Aber Amerika ist ja das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und wenn die da irgendwie Aromastoffe oder Geschmacksstoffe mit Biberhoden-Sekret herstellen, möchte ich nicht wissen, was es noch so alles gibt. Also, keine Ahnung. Was macht man denn so mit eurem Zeug aus dem Pferdestall, Klaus, außer dass man das Zeug raucht? Rosendünger. Rosendünger? Rosendünger. Pferdeäpfel sind sehr gut für Rosen. Da gibt's Leute, die holen sich das bei uns eimerweise ab. Ja. Hm. Ich habe da auch eine tolle Geschäftsidee. Ich sage immer, mach doch ein Schild und schreib hin, Rosendünger zum selber pflücken. Und dann können die gleich die Weide mit abmisten, weißt du? Und dann stellst du, weißt du, in Dänemark ist das so Usus oder irgendwo anders oder bei so Sonnenblumenfelder kennt er vielleicht auch, dann sollen sie halt ihr 2 Kilo mitnehmen und dann irgendwie 5 Euro in die Kasse werfen und muss auch keiner mehr den Stall ausmisten. Aber wird nicht gehört, meine Geschäftsidee bei uns im Stall. Okay. Wie ist dein Stuhlgang? Dein Stuhlgang eigentlich, Gerard, dein Stuhlgang ist okay? Der ist okay, ja, denke ich mir doch mal. Also so genau gucke ich da ehrlich gesagt nie hin. Ja, du, ich sehe gerade, ich heiße mal herzlich willkommen auf dem Balkon, den Martin vom Metacast. Ihr wärt eigentlich heute live gewesen. Ihr habt einen Krankheitsfall, ich hoffe, es ist nicht ernstes. Nee. Moin moin in die Runde, nee, ist nichts Ernstes, aber Philipp ist am Darben und dann machen wir mal, gucken wir mal, ob noch irgendwas geht am Wochenende und ansonsten gibt es nächste Woche eine Sendung. Hast du das, mit dem Biberhoden mitbekommen? Nein, ich hoffe, die haben welche. Weil ich hab irgendwann mal die Aussage oder den Hoax gehört, also du kannst es dann nachhören, dass der Geruchsstoff der Biberhoden in Mangerie verarbeitet wird. Ich musste so schmunzeln. Wie und jetzt haben wir halt gerade mal gegoogelt, also wenn du Biberhoden und Geruchsstoff eingibst, dann findest du einen Wikipedia-Eintrag Bibergeil. Das wird wirklich in der Parfümerie und zumindest in den USA in der Nahrungsindustrie wohl verwendet. Deutschland weiß ich nicht. Ich habe das halt irgendwann nochmal gehört, aber vielleicht kannst du dich ja nochmal mit Biberhoden demnächst auseinandersetzen. Ja, das erklärt einiges, vor allen Dingen, dass Philipp das nicht mag, ne? Hat er dicke Eier gekriegt oder was? Ja, vielleicht, du, kann ja sein. Wir müssen mal fragen. Ja, wir schauen mal. Ne? Ich sag mal, in der Kosmetik beziehungsweise in der Duftstoffindustrie oder überhaupt in diesem Gewerke wird ja so und so viel komisches Zeugs gemacht, ne? Also ich sag nur Moschus. Ja, keine Ahnung. Gerard sagte gerade irgendwie, Wahlkotze wird auch verwandt. Wer sammelt die denn? Ich weiß nicht. Zum größten Teil mittlerweile künstlich hergestellt, weil du da einfach zu wenig von findest. Aber wenn du wirklich dieses Ambra findest, ich habe mir ein paar Zeitungsartikel, da haben Fischer welche am Strand gefunden und haben für diesen Batzen, den sie hatten, $240.000 bekommen. Also das ist schon ein sehr gefragtes Zeug. Ja. Wie bringe ich einen Wal zum Kotzen? Ich meine, wenn ein Wal kotzt, was kotzt denn der aus? Campingstühle, Boote? Jonas. Jonas? Klaus, du musst dich einmal ein- und ausloggen. Du bist gerade ein Alien. Ist die Familie nach Hause gekommen? Da kommt gar nichts an, Klaus. Du blinkst nur. Du musst einmal raus. Und du blinkst nur. Ja, ich sehe nur. Und dann jetzt auf einmal weg. Der muss einmal, glaube ich, raus und wieder reinkommen. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Wahlkotze, Alter. Wie stellt man Wahlkotze künstlich her? Ich denke mal, keine Ahnung. Vielleicht haben die mal so einen Brocken gefunden und haben dann die technischen Möglichkeiten. Mittlerweile kriegst du jeden Aromastoff künstlich nachgebastelt. Ich habe keine Ahnung. Also, Martin, du wohnst doch da oben an der Küste. Ist da schon mal so ein Wal angeschwemmt worden? Ab und zu hat man das doch mal irgendwie, dass irgendwie ein Viech angeschwemmt wird, was da nicht hingehört, oder? Martin? Hallo? Martin hört mich auch nicht mehr. Ist auch nicht mehr da. Ist der Klaus wieder da? Kann er wieder sprechen? Ja, ich hoffe, aber ich weiß ja, es perfekt, nicht. Perfekt. Es ist, jetzt es ist um die Uhrzeit immer schwierig bei mir hier. Nö, alles wieder gut. Also eben war halt, ich habe gedacht, es redet ein Alien mit uns. Und irgendwann hat nur noch deine Lampe geblinkt und es kam gar nichts mehr an. Ist alles wieder gut? Ja, okay. Deswegen sage ich ja immer, ab 21 Uhr ist eine gute Uhrzeit. Ja, das stimmt. Das ist wirklich hektisch so. Aber Klaus ist es bei Klaus ist es Internet, bei Martin ist es halt der Brecken, ne? Bei mir ist beides, sowohl Familie wie auch Internet. Ja, und vor allen Dingen, bei mir ist das Problem, ich bin gerade mal zu Hause, du. Ich habe eben ewig im Stau gestanden, weil da auf der Autobahn mal wieder gar nichts ging. Ich habe also geparkt da mehrere, ja, halbe Stunden. Ich hatte das irgendwie gehört, die bauen, das kannst du jetzt mal erklären, das habt ihr nicht so ausgefeilt. Die bauen einen überirdischen Tunnel bei euch? Das habe ich nicht ja, so irgendwie, verstanden. Ja, irgendwie so, ja, würde ich so sehen. Also es hat die Anmutung eines Tunnels, aber eben so leicht eingelassen nur in die Erde. Und ja, kriegt einen Deckel die Autobahn, sagen sie alle dazu. Und ja, das sind eben nicht nur 100 Meter oder Kilometer, sondern viele Kilometer. Wo ist das? Bis A7 oder was? A7, A23, ja. Da sind die gerade direkt am Kreuz so am Buddeln und am Machen und am Stahlbeton bauen und so. Okay. Ja, ist ein bisschen schräg alles, finde ich. Aber gut. Muss wohl. Ne? Ja. Wo ist die 23, steht im Chat? Also mit 23, was habe ich denn mit 23? Nee, du musst A23. Das ist Schnelsen. Achso, das steht da ja auch. Genau, A23. Okay. Genau, da geht es direkt auf die A7 und da sind sie am Buddeln auf der A7, ne? Und am Machen und am Tun. Und da verengt sich alles und wenn da mal ein LKW quer steht oder so, dann geht das mal gar nichts. Aber ich weiß nicht, was da heute war, aber es ist irgendwie häufig was. Okay. Ich weiß gar nicht, also Klaus, die nächste Autobahn, wie weit ist die von dir entfernt? Klaus, es tut uns leid, du bist gerade wieder abgehackt. Alien Klaus. Klaus ist wieder abgehackt, es tut uns leid. Gerard, wo ist denn bei dir gleich die nächste Autobahn? Ja, jetzt blinkt er nur wieder. Der zuckt, glaube ich, ne? Der ist nur noch am Zucken. Ist, also für die Hörer, wenn ihr die Konserve hört, es tut uns leid, Klaus, der hat gerade so ein bisschen, Klaus hat Wahlkotze gefressen. Ja, der kommt schon wieder, warte mal ab. Wir sind ja hartnäckig, das wird schon. Ja. Gerard ist wieder da. Ihr habt bestimmt schon geklärt, dass es dir wieder besser geht oder so? Ja, mir geht's perfekt. Ich wollte gerade wissen, Autobahn ist bei dir in der Nähe? Kurz nachlegen, 15 Kilometer circa. Dann habe ich die Autobahnauffahrt von Heinsberg Richtung Düsseldorf, Mönchengladbach und von da aus verteilt sich dann alles Richtung Köln und auch zu euch. Wo warst du denn eigentlich in der Klinik? Heinsberg, die Klinik? Hat das eine Klinik? In Volkssprache auch Metzgerei genannt. Ja, das ist Heinsberg. Wie groß ist jetzt Heinsberg? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie groß ist Heinsberg? Ja, ist jetzt kein riesengroße Stadt. Was sind da Einwohner? Keine Ahnung. 10.000, 20.000, circa würde ich mal einfach so raten. Müsste ich jetzt ehrlich raten. Da ist ein Krankenhaus? Ja, wir haben hier im Umkreis drei Krankenhäuser, die ich in nächster Zeit, das ist Geilenkirchen, Erkelenz und Heinsberg halt. Okay. Aber zwischen Heinsberg und Geilenkirchen, wenn man sich da entscheiden muss, ist es wie zwischen Pest und Cholera. Also im Endeffekt ist es egal, was du nimmst. Ja, ich glaube, also das Problem haben wir halt auch immer, dass es Vor- und Nachteile gibt oder so. Aber ich finde es halt erstaunlich, dass ihr so kleine Nester, so kleine Dörfchen, Städte, dass ihr da echt schon Krankenhäuser habt und scheinbar ja auch spezialisiert. Also ich meine, du warst jetzt innere Chirurgie, hast du ja gesagt bei dir im Podcast. Ich weiß nicht, gibt es eine Zahnklinik bei euch, wenn jetzt einer mal so richtig Zahn hat bei euch? Gibt es sowas oder musst du danach? Ja, wir haben ein ganzes Zahnlabor hier. Also wir haben hier so ein Gemeinschaftslabor, was von allen Zahnärzten im Umkreis benutzt werden darf. Und das steht sogar ein Dorf weiter von mir, also wirklich in einem ganz, ganz kleinen Klitschdorf. Ja, aber wenn ich jetzt nachts um 3 Zahnschmerzen habe, kann ich da hinfahren, da ist ein Zahnarzt? Ja. Okay. Ich meine, gut, die haben sich halt hier damals zusammengetan, weil die ganzen Gerätschaften auch unheimlich teuer sind. Das hat sich nicht für alle Ärzte quasi gesehen rentiert. Und somit haben die da nur eine Gemeinschaftspraxis hingebaut, wo jeder Arzt, der Lust hat oder der das braucht, diese ganz teuren Gerätschaften halt auch zur Verfügung hat. Gut, Martin brauchen wir jetzt nicht fragen. Martin ist ja jetzt Hamburg. Hamburg hat wahrscheinlich 15 Krankenhäuser. Weiß nicht, aber also ein Mangel, weiß ich nicht, würde ich jetzt erstmal nicht feststellen, aber ich muss da auch nicht oft hin, das ist schon mal gut so. Und ja, nee, also es gibt's ja, also es ist bei mir hier auf dem Dorf, also das sind, ich weiß nicht, 20 Minuten, dann hätte ich schon in die eine Richtung sind zwei Krankenhäuser, in die andere Richtung ist auch eins, da hinten ist noch, also vier Stück würde ich innerhalb von, egal, 20 Minuten erreichen. Das heißt also, Hamburg haben wir jetzt ja mitbekommen. Jetzt kommt nicht der Brüller, jetzt kommt der richtige Brüller. Hamburg kann ja ganz gut seine Krankheiten behandeln. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Martin. Wenn wir jetzt Hamburg und Berlin mal nehmen würden, was ist denn krankheitsbedingt der große Vorteil von Hamburg? Gegenüber Berlin? Was denkst du? Also du scheinst es zu wissen, deswegen fragst du wahrscheinlich. Ja, also weißt du es nicht? Fischvergiftung. Also wir haben auf jeden Fall ein Universitätsklinikum. Ja. Da habe ich auch schon mal Zeit verbracht. Ja, Berlin hat die Charité, ist besser als Hamburg. Aber ich will auf was ganz anderes raus. Ich will jetzt mit dem Brüller raushauen. Ja. Hamburg hat es nämlich geschafft, eine ganz, ganz lange Krankheit diese Woche zu heilen, was Berlin seit Jahren ja auch nicht schafft. Hamburg hat nämlich die Elbphilharmonie fertig gekriegt und Berlin hat dann Flughafen noch nicht fertig gekriegt. Da brauchst du aber kein Krankenhaus für, mein Lieber. Ja, aber das war doch das, also die Elbphilharmonie, also für mich war das immer die Krankheit von Hamburg und der Flughafen Berlin ist die Krankheit von Berlin. Aber ist die jetzt wirklich fertig? Ich habe ein Foto im Netz gesehen, da haben sie mit den Räumen, die da sind, da haben sie das Wort fertig. Fertig. Ja, ja, ja. Ist das Ding jetzt wirklich durch? Da finden jetzt hier Philharmonie. Ja, es gibt Terminpläne und so und da passiert was und so. Das ist alles so möglich, genau. Es gab noch ein zweites Foto, das habe ich auch noch gesehen. Also auf dem einen steht ja so an der Fensterfront so fertig. Mhm. Und ich glaube, ein Foto geshoppt ist, da stand dann teuer. Echt? Ja, ja. Ja, sehr auch geil. Schön. Ja, aber ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Vielleicht können wir da mal so ein Podcast-Event starten oder so. Also ja, statt des kostet ja nichts. Statt des Kongresses, ab Montag gibt es Karten. 23 Uhr soll ich sagen, habe ich gehört. macht man halt ein Podcaster-Treffen, ne? Also ich meine, ich würde auch gerne zum Kongress fahren. Was denn? Ja, du kommst doch, ist doch klar. Ja. Die Frage ist, wie gesagt, also das wäre eine sehr teure Reise für mich. Also ein Teil der Anzahlung habe ich vorhin überwiesen. Ja, das habe ich gesehen. Also das sind, wie viele Tage ist Kongress Hamburg? 3 (4), den Aufbautag noch, ne? Also ja, das ist schon, da war ich dann auch das letzte Mal schon abends dann noch und so und das ist auch schon sehr nett. Mhm. Drei Tage ist ein Huni, ne? Ja, ja, Vollprogramm, ne? Ich denke so auch 100 Euro sind es wieder. Mhm. Ja, das sind dann aber auch nochmal 200 Euro Hotel wahrscheinlich. Und warum sind eigentlich die Karten immer so schnell weg beim Kongress? Weil die Leute dahin wollen. Also du kriegst ja nur, ich glaube, ein bisschen Halbwissen, ein bisschen Wissen, ich weiß nicht genau, aber ich glaube so 12.000? Ich weiß nicht. 12.000? Ja. Also das ist nicht klein. Und die sind so schnell weg? Ja. Also ich meine, ich habe immer nur CCC gehört, Kongress. Also ich habe durch den Kongress, das war durch 32C3, das war so das erste Mal, wie ich Verbindung mit der Podcast-Landschaft außerhalb, also ich habe ja schon seit 4 Jahren Geocaching-Podcast gemacht und irgendwann habe ich mal 32C3 gehört, ich weiß gar nicht warum, irgendwie habe ich es gehört und da habe ich dann halt mal so ein Crossover, ich glaube Huxilla und Methodisch Inkorrekt gehört und seitdem hatte ich dann ja Methodisch Inkorrekt und Huxilla gehört, gut, Methodisch Inkorrekt höre ich nicht mehr, das ist mir mittlerweile, also da bin ich zu doof zu mittlerweile. Ich finde sie zwar lustig, da hatte ich so das erste Mal Berührung mit dem Kongress, habe dann aber irgendwann festgestellt, das ist ja gar keine Podcast-Nummer, da sind dann ja auch irgendwie Lockpicking-Leute, irgendwelche Retro-Computer-Freaks sind da und keine Ahnung. Was ist denn da noch, also, was ist denn da für Podcaster und was finde ich denn noch auf dem Kongress, wo du sagst, so, das ist vielleicht interessant. Also du warst ja letztes Jahr da. Vielleicht kannst du mal ein bisschen Werbung machen. Werbung für den Kongress. Eigentlich ist das ja ganz einfach. Also man holt sich auf jeden Fall am Montagabend nicht die Karte, sondern ich hole die erstmal. Und dann kann man gucken, ob es noch welche gibt. Das ist schon mal ganz klar. Nein, ja, wie beschreibe ich dir das? Also erstmal habe ich selten so eine entspannten Menschen erlebt. Das muss ich auf der einen Seite sagen. Und ja, für Podcaster gibt es eben das Sendezentrum. Und ja, da findest du alle, viele, die podcasten, Podcast interessiert sind. Es gibt eine große Bühne, es gibt ein Roundtable, wo man Sachen produzieren kann. Und ja, du kannst dich eben austauschen. Also es ist, ich finde, großes Klassentreffen der Podcaster beim Sendezentrum. So, und alles andere ist eben Computer-Nerd-Kram und ja, das ich kann es nicht anders beschreiben. Also es ist sehr, sehr entspannt. Also ich habe Szenen erlebt, wo ich dachte, echt, jetzt sowas gibt's? Also es gibt so ein Engelsystem beim Kongress, du kannst dich da anmelden und sagen, okay, ich mach mal jetzt hier Engel irgendwie eine Zeit lang. Und hast natürlich Eintritt bezahlt und so, hilfst aber irgendwie mit bei egal was. Ne? Da wird gesagt, guck mal, da brauchen wir einen, der muss Bier ausgeben, da brauchen wir einen, der muss Flaschen einsammeln und Kisten zurückschleppen, da brauchen wir dies, da brauchen wir das. Und eine Situation hatte ich, dass es, ja, wie war denn das? Genau, da kam einer zu Ralf Stockmann, der stand da gerade beim Sendezentrum an seinem Rechner und meinte dann, braucht ihr noch irgendwas? Ich bin hier ein Engel. So, und dann wurde überlegt und dann hieß es, ja, wir bräuchten mal hier irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, irgendein spezielles Kabel oder so, wenn wir das hätten, das wäre super, das haben wir nicht organisiert gekriegt. Ja, okay, alles klar, ich guck mal. So, und dann war der weg und dann kam der wieder und hatte dieses Kabel und das Problem war gelöst einfach, weißt du? Okay. Und so völlig selbstlos und einfach so, kann ich helfen? Okay, mache ich, alles klar. Und wird erledigt und ist erledigt so. Und das sind so, dass Leute ohne Selbstzweck was machen. So, also ohne, dass sie selber was davon haben, sondern einfach nur, um diese Kiste da am Laufen zu halten, diesen CCC, diesen Kongress. Einfach so, damit es funktioniert und nur so funktioniert es da auch, das ist schon richtig geil. Wann ist jetzt dieser Kongress, also ohne diesen Aufbauarm, wann ist jetzt also das ganz normale? Ich glaube 27. bis 30. Ich müsste jetzt gucken, ich habe das Datum jetzt nicht so auswendig. Okay. Mhm. Aber so, gibt es eine Abendkasse, weißt du sowas? Es gab letztes Jahr so Tagestickets und so, konntest du dir holen auch, ist aber Glück. Also das ist, glaube ich, nicht verpflichtend, dass die dann auch ausgeben und ist auch recht voll. Ne? Also für mich stellt sich ja gerade die Frage so, wenn ich jetzt mal auf booking.com gehe, ich denke mal, die Hotels werden ja richtig spannend teuer sein zur Kongresszeit in Hamburg, oder? Das kann ich nicht beurteilen. Die dicht da dran sind, denke ich schon. Das kostet also bestimmt was. Der 27. wäre ein Dienstag. So, wenn ich sage 27. Bis zum 30. Nee, bis zum 31. müsste ich ja bleiben. Ich müsste ja, 30. müsste ich da ja auch noch hin. Das wäre ja, wie heißt das Kaff? Hamburg, ne? Hamburg. Da habe ich schon ein bisschen Angst, dass das richtig teuer sein wird. Wenn du sagst, 12.000 Leute gehen da rein, das ist Wahnsinn. Ja, ich glaube, also ich möchte mich da nicht so festlegen. Ich bin nicht so gut mit Zahlen. Aber ich glaube so ungefähr, das so mitgekriegt zu haben. Ja, es ist so, als wenn ein großer Künstler in die Stadt kommt oder so oder überhaupt auf Tournee geht, zack, sind die Karten weg. Da will man hin. Und ich sag mal, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe mal einen Tag hin und hau dann abends wieder ab, dann wirst du abends denken so, Alter, ich kann doch hier nicht weg. Und die schließen ja gar nicht. Was ist denn hier los? Wieso machen die denn nicht zu? weil es ist 24 offen, ne? Also 24 Stunden durchgehend ist da offen und Betrieb und da geht keiner nach Hause um 2 oder um 3. Okay. Ne? Also du bist einfach, du kannst morgens um 5 kommen und oder nachmittags oder mittags um 11 oder so und da ist immer was los, die ganzen Tage. Mhm. Es ist einfach offen da. Also du kannst, musst schon durch eine Schleuse rein und so, aber ja, das ist so. Ja, ich weiß ja nicht, wie, ich muss mir das mal genau angucken. Ich weiß ja nicht, wie, ob die Montag gleich alle weg sind, die Karten, wahrscheinlich, ne? Naja, es gibt, glaube ich, 3 Tage, an denen sie Karten ausspülen und sie werden sicherlich nicht am Montag alle Karten auf Mal und dann sagen so, okay, denn die anderen 2 Tage fallen aus. Also ich denke schon, dass sie das über Kontingente lösen und sagen so, jetzt 6.000 hier und nochmal 3.000 und nochmal 3.000, irgendwie so, keine Ahnung, wie sie es machen, weiß ich nicht. Ne? Aber du, ich sage dir, du willst dahin und du willst nicht nur einen Tag dahin. Das weiß ich nicht. Also ich will, wenn nur hin, weil ich Podcaster treffen will. Jetzt frage ich mich natürlich, welche Podcaster sind da, mit denen ich mich unterhalten kann, wo ich Bock drauf habe. Außer jetzt Martin oder der Bob vielleicht oder so. Von anderen weiß ich nichts oder so. Und, ja, das ist ja das Coole. Du lernst da eher welche kennen. Das war in Essen ja genauso auch. Also ich kann ja auch sagen, also ich habe mich in Essen ja zum Beispiel mit Tim Pritloff bald 1 Stunde unterhalten. Das ist auch nur ein Mensch, der kocht auch nur mit Wasser. Also der ist, also das ist kein Michael Jackson oder so. Das ist ein ganz normaler Mensch, mit dem kann man sich ganz normal unterhalten. Ich habe ja eigentlich eine ganz andere Aktion vor, die mir persönlich viel mehr Spaß machen würde, um jetzt mal die anderen Leute hier mal wieder mit ins Boot zu holen. Gérard. Ja. Yeah. Ich habe deinen Podcast gehört. Ich habe gehört, dass du einen sehnlichen Wunsch hast. Du hast einen geheimen Wunsch. Also, ich gehe ja fast davon aus, ja, Kongress würde mich reizen, aber ich würde das wahrscheinlich, ich würde nach Hamburg wahrscheinlich einfach fahren, würde sagen, pass mal auf, Martin, ich komme mal 2 Tage nach Hamburg und wir gehen zum Hänsler und essen da. Da habe ich mehr von, als wenn ich jetzt irgendwie auf dem Kongress umherlaufe. Ich habe gehört, du würdest gerne auf dem Brocken laufen, Gérard. Ja, genau. Und ich habe gehört, du kannst genauso wenig zum Brocken-Event der Geocacher, das halten wir mal ganz kurz hier, das Thema Geocaching. Es gibt ein Geocaching-Wander-Event. Du kannst nicht hingehen, weil was hast du da am Podcast? Ich muss arbeiten. Du musst arbeiten. Samstags musst du arbeiten. Ja, wir haben halt die Brückentage jetzt, die wir noch rausholen müssen. Und über die Weihnachtstage haben wir frei. Die Tage müssen halt vorgearbeitet werden. Und da die Brockenwanderung, glaube ich, schon um 5 Uhr morgens muss man ja schon los. Und ich muss aber bis 11:45 nachmittags arbeiten. Das rentiert sich für vorne und hinten für mich leider nicht. So. Ich wollte dir das eigentlich als Audiokommentar schicken, aber da wir heute Abend ja so gemütlich beisammensitzen, die Frage stellt sich für mich, hast du zwischen Weihnachten und Neujahr frei? Ja, habe ich. Siehst du. Dann ist eigentlich ja schon klar, dass du eigentlich zu mir kommen könntest. Ich kann ja leider keinen Unterschlupf gewähren, weil mein kleines Häuschen ist so klein, ich habe keine Schlafgelegenheit für Gäste. Du könntest in deinem Wohnmobil pennen, wenn das warm genug nachts ist, oder du müsstest dich halt nochmal in der Pension einmieten, wo du schon mal warst. Und ich würde dann mit dir in Harz fahren und würde mit dir auf dem Brocken wandern. Und das würden wir dann vorher publik machen und wir würden dann statt eines Geocaching-Events würden wir dann sagen, passt mal auf, liebe Podcaster, ich weiß gar nicht, kommt der Raiden wirklich zu dem Geocaching-Event? Ich glaube, der wollte kommen, ja. Na gut, dann würde ich sagen, liebe Podcaster, wenn ihr mal ein bisschen am Gérard umherfummeln wollt, wenn ihr ihm mal seine Galle streichen wollt, dann, also wie gesagt, ich biete dir an, wenn du es hinkriegst und sagst, ich komme, zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich auch Urlaub, dann und du sagst, du kommst in der Nerd und pennst, dann fahren wir beide in Harz und dann wandere ich mit dir auf den Brocken. Der Brocken ist total unspannend, wenn du da oben bist, da ist nix, da ist tote Hose, das ist Osten, da ist nix. Das Einzige, was da oben geht, ist ein schönes, jetzt kommt der Klaus mit ins Spiel. Klaus, du bist natürlich auch ganz herzlich eingeladen auf den Brocken zu wandern, da gibt's Bier. Da kann man Bier trinken. Ja, das findet der Klaus gut. Ich meine, gut, wir könnten uns natürlich auch in die andere Richtung bewegen. Wir könnten natürlich zu Klaus fahren. Ich weiß nicht, was für Berge er vor der Tür hat. Wie heißen die Dinger unten? Zugspitze, ist das Bayern oder ist das Österreich? Ich bin, also geologisch bin ich jetzt Mist irgendwie. Keine Ahnung, Klaus? Wir haben die Alpen. Da gibt es den oder anderen Berg. Ah, okay, alles klar, die Alpen. Oh. Also wie gesagt, Gerard, wenn du Lust hast, du könntest also wirklich zwischen Weihnachten und Neujahr könntest du nach Südniedersachsen kommen, dann würdest du hier campieren und dann würden wir uns dann in mein Auto setzen und dann würden wir gen DDR, Osten fahren und würden auf den Brocken laufen. Das wäre doch schön, oder? Das hört sich sehr interessant an. Ich werde das mal mit meiner Frau, wenn sie aus der Kurs war, bequackeln, weil die muss ich natürlich erstmal zuerst fragen, wie die über Weihnachten Neujahr arbeiten muss und ob sie da mit möchte oder ob ich die Freigabe habe, allein zu kommen. Ja, aber was interessiert uns das Elend anderer Leute? Ja, hast du auch wieder recht, aber das ist halt das Problem. Wenn meine Frau arbeiten muss, brauche ich einen für die Kleine. Ne? Und ja. Halt immer so ein bisschen berücksichtigt, deswegen sind so spontan Sachen nicht so wirklich drin. Ich meine, das ist jetzt lange Vorbereitungszeit, ne? Das könnte auf jeden Fall klappen. Wenn nicht so viel Schnee liegt, dass ich nicht mit meinem Wohnmobil zu euch komme. Also ich wage zu bezweifeln, dass so viel Schnee hier liegt. Also hart, da könnte schon ein bisschen Schnee liegen. Ich habe ja jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wo habe ich das denn gehört? Das war, glaube ich, im letzten Raucherbalkon. Ne? Klaus, bei euch ist immer, in 3 Wochen ist Frost bei euch ungefähr. Kommt hin, ne? Okay. Oh Gott, der Klaus, du. Deine Leitung ist heute irgendwie eingefroren. Wir sprechen Klaus am besten nie ein. Aber er hat es doch gesagt, ne, Martin? Dass er hat gesagt, dass er Frost hat in 3 Wochen, ne? War doch so, ne? Nee, es waren 2 Wochen und es war ein 1/2 Meter Schnee und zwar nicht nebeneinander. Okay. Ja. Ich war bei der Sendung dabei, deswegen weiß ich das noch. Ja, eben. Ich hab sie ja gehört, die Sendung, und das war ja auch mal schön, dass ich meine Raucherbalkon-Sendung hören konnte, wo ich nicht dabei war. Und ich hatte dann halt auch gehört, dass ihr euch halt über Schnee unterhalten habt und so. Und ja, Klaus schreibt gerade im Chat, er ist raus. In 13 Minuten hat er ja wieder volles Internet. Laut Aussage, ab 21 Uhr ist da Internet. Ja. Ich weiß nicht, ist da wirklich in 2 Wochen schon Schnee in Bayern? Ist das wirklich so? Ja, da würde ich noch nicht mit vertun, ja. Wir hatten letzte Nacht, hatten wir hier weiße Dächer mit Rauchreif. Also es hat richtig schön gefroren hier. Heute Morgen -3 Grad bei uns auf dem flachen Land. Es ist alles drin, du. Wir haben November, das ist nun mal so. Ja, aber du wohnst nicht in Bayern, du wohnst in Hamburg. Da schneit es doch immer. Hier schneit es nie. Never. Ja, das hab ich ja gehört. Was hast du gesagt? Du legst deinen Finger auf den Gehweg. Wenn du den kleinen Finger flach aufs Pflaster legst, ja, dann kannst du froh sein, wenn an 2 Tagen im Jahr, der vielleicht unter einer zarten Zuckerschicht verschwinden könnte. Aber das war's auch. Also der ist nicht doll. Aber die fahren dann alle, als wenn da irgendwie 8 Meter Schnee liegen. Klaus schreibt gerade in den Chat rein, er macht Fotos und so weiter. Also Klaus, es wäre ja, genau, wenn er dann für den Face of Death Podcast schneid dir dann nochmal richtig in den Finger, am besten oder richtig, jetzt komme ich hier, in die Arteria brachialis. Hat die etwas gelernt? Schneid dir da bitte mal rein und da, ja, nee, rote Betesaft, das sehe ich. Also da, nee, das geht gar nicht. Du musst richtig bluten wie die Sau. Oder, nee, das darfst du ja nicht, dann gibt es ja Ärger mit der Familie, wenn du das Tier abstichst, das darfst du ja nicht. ich weiß gar nicht. Nee, Ziegen hat Klaus, ne? Schweine haben die nicht, oder? Ziegen haben die, ne? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Schwein geht ja auch nicht, Schweine musst du auch irgendwann schlachten oder so. Das ist ja, was, wie Ellis Foto im Teamspeak? Jetzt müssen wir mal aufs Avatar von Elli klicken. Ja, das ist aber keine rote Beete. Was, Elli schmiert sich doch keine rote Beete ins Gesicht. Also, wir können uns ja die Avatare hier angucken und so. Sie hat noch so ein Halloween-Foto. Also, du warst ja bei Nightmare of the Pots dabei, Martin, am Montag. Das war ja eher so übersichtlich, so nenne ich es mal. Tja, die Leute haben Ideen und kommen dann nicht. Das ist eben passiert. Ja, gut, Sascha hat Familie, so wie du ja auch. Du kannst ja normalerweise auch wie Klaus erst ab 21 Uhr. Ich weiß gar nicht, warum eure Kinder alle nicht selbstständig sind. Also meine Tochter ist 15, die ist froh, wenn sie mich nicht sieht. Ja, siehst du, 10 Jahre Unterschied, ne? Die ist 5. Ja, warum aber, ist meine fünfjährige Tochter noch nicht selbstständig? Verdammte Hacke, aber auch. Nee, aber ich frage mich ernst, ich frage mich ernsthaft, warum brauche ich bis 21 Uhr, bis ich die Nummer durch habe? Die hat mit 5 Jahren um 19 Uhr im Bett zu liegen. Da kann ich um 20 Uhr startklar sein. Naja, guck mal, also, ich habe heute um 20 nach 5 Feierabend gemacht. Richtig. Und war um 20 vor 8 zu Hause für 38 Kilometer. So. Dann ist 8 echt anstrengend. Wenn du dann noch ein bisschen deine Familie sehen willst, dann ist da nicht viel Bot, ne? Ja, aber deine Tochter weiß doch, wie sie aussieht, dann soll die Mutti doch einfach, machst dir so ein Foto und sagst dir, guck, das ist der Papi, der steht wieder im Stau, weil die wieder weil die einen Deckel auf der Autobahn bauen. Nee, ja, das sag ich die nächsten 8 Jahre, du. So lange wollen die da buddeln. Dann ist sie 13 und dann will sie dich eh nicht mehr sehen. Dann hat sie schon. Ja, also ich muss da was berichtigen. Sie ist ein Junge und das irritiert mich total. Wie heißt sie? Ja, sie hat einen Namen. Ja, wie heißt sie denn? Ja, nicht hier. Ah, okay, alles ist klar. Ist Kind bestimmt irgendwann selber. Ah, okay, alles klar. Ja, sicherlich, klar. Gut, klar, kann ich verstehen, aber wie gesagt, 5 Jahre. Gut, aber. Gut, Klaus schreibt gerade im Chat, seine Kleine ist 8, also da kann die schon, das kann die alleine. Ja, ja, aber ich muss noch warten. Außerdem ist das ja auch was Schönes. Ja, sicherlich, klar. Also ich meine, so ein Kind, also wenn ich Gérard immer höre, so Gérard ist eigentlich Mutti, nicht Papa. Gérard hört sich an wie Mutti. Warum höre ich mich an wie Mutti? Ja, also das ist so richtig so Papa-Tochter. Also normal, also wenn er bei uns hier so Papa, wenn er hier bei uns so Papa-Tochter ist, Tochter kommt und wenn er was will. Ja, solange das noch nicht so ist, möchte ich das genießen. Ich weiß, die Zeit kommt spätestens in der Pubertät, bei ihr auch. Ja, ich warte immer noch auf den Tag, weil es ja nicht meine biologische Leiblinge ist. Ich warte immer noch auf den Tag, du hast mir nichts zu sagen. Auf den Tag warte ich auch immer noch, aber nee, das geht dann noch. Ah, noch gehorcht sie, ja. Weiß ich nicht. Also ich habe schon gesagt, also wenn die 2 Tage oben tot in ihrem Zimmer liegt, das würde ich nur daran merken, wenn es irgendwann anfängt zu riechen. Also ansonsten sehe ich die eigentlich sehr selten. Also ich habe sie vorhin mal wieder gesehen. Ja. Also gemeinsames Essen gibt es ja bei uns. Gibt es ja eigentlich auch gar nicht. Also, oh, schlecht. Das funktioniert nicht. Also meine Frau arbeitet Montag, Dienstag meistens lang. Manchmal bis 7:30, 8:00. Ich muss vorher was essen. Meine Tochter hat dann meistens schon gegessen oder wenn ich dann nach Hause komme, steht sie mit ihrem iPad in der Küche und hat dann FaceTime an und macht mit irgendeiner Freundin irgendwelche Smoothies, basteln die sich zusammen. Den Tag kam ich an, da hat sie sich Milchreis gemacht und da sagt sie, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich sage, wieso? Das riecht so komisch. Der muss rühren, brennt an. Ja, ja. Ja, siehst du. Da konntest du ihr doch mal helfen. Ja. Ja, Klaus schreibt, gemeinsames Essen ist Pflicht, funktioniert nicht. Das funktioniert hier nicht. Also geht gar nicht. Also, ja, wenn ihr da zeitlich natürlich so eingespannt seid, dann ist das natürlich schwierig, ne? Das kriegen wir bei uns auch nicht immer hin. Wir versuchen es, ja, weil mir das eigentlich auch extrem wichtig ist. Am Wochenende immer, nur halt während der Woche lässt sich das, wie du eben gesagt hast, kaum vereinbaren. Ich muss lange arbeiten. Meine Frau ist weg, wenn ich gerade nach Hause komme. Also ist die Zeit da echt beengt. Ja, Mahlzeit. Also wir versuchen das auch, ja, weil ich das auch so gewohnt bin, Mittagessen und nicht im Wohnzimmer mit Laptop oder sonst irgendwas dabei, sondern wirklich in der Küche. Dafür hat man einen Küchentisch. Fertig zusammen essen. Danach kann das Kind von mir aus machen, was es will. Aber gemeinsam essen ist uns schon wichtig. Wir unterhalten uns nochmal in 10 Jahren. Dann funktioniert das nicht. Da wird die Pizza in den Ofen geschoben und das Kind ist im Zimmer verschwunden. Garantiert. Ja, so war ich damals in dem Alter auch. Hat mich dann auch nicht mehr interessiert. Aber so wie gesagt, solange das noch möglich ist, ohne viel Theater, möchte ich das gerne schon so beibehalten. Alter, in deinem Alter damals gab es noch gar keine Tiefkühlpizza, Alter. Das Einzige, was in der Tiefkühltruhe gab, war Eis. Halbes Schwein, Rind. Doch. Ja, das war aber geschlachtet. Nein, ja, ich finde es jetzt auch nicht schlimm oder so. Am Wochenende, ja, gemein, ist auch schwierig oder so. Am Wochenende schlafen. Eigentlich wohnst du doch alleine, sei doch ehrlich. Ja, die schlafen ewig lange. Dein Haus ist so groß. Das verliert sich. Ja. Klar. Jetzt ist aber still. Ja, nee, ich habe überlegt, also gemeinsam essen, ja, ich weiß nicht, das ist selten. Ja, kommt schon mal vor, auch in der Woche mal so mittwochs oder donnerstags oder so geht. Also donnerstags würde es funktionieren, gemeinsam essen, wenn ich nicht 19 Uhr podcasten würde. Ja. Sag mal, der Oboman, ist der eigentlich jetzt gerade neu dazugekommen? Ich sehe das gerade. Der Christian. Das ist so, ja. Ich dachte, ich höre mal rein, was hier so los ist. Nee, du darfst jetzt hier sofort mitsprechen und ich frage mich, du hast mir heute so einen Porno-Podcast empfohlen. Das ist ja gar kein Porno-Podcast. Ja, das habe ich danach auch festgestellt. Du kannst den auch vorher nicht. Also wir machen jetzt keine Werbung, aber du kannst den auch nicht. Also Nö, ich habe halt heute mal die ganzen Anmeldungen durchgeguckt, festgestellt, dass ich eine ganze Menge, ehrlich gesagt, nicht kenne. Und da ist mir das halt auch aufgefallen, dachte ich, na, hoffentlich kriegen wir das nicht. Na, den Rest kennst du ja. Ja, wir haben uns da schon drüber unterhalten vorhin so ein bisschen, aber haben wir es noch nicht aufgenommen. Also es geht ums Pottwichteln. Ja, ich denke mal, der ein oder andere Podcast ist schon eine Herausforderung. Martin, du bist irgendwie gar nicht involviert, Pottwichteln, ne? Nee, ich halte mich raus. Also es gibt manchmal eben Sachen, wo ich mich raushalte und das ist so der Fall. Da wir haben da einmal kurz drüber nachgedacht, aber das schaffen wir, glaube ich, auch nicht, denn so großartig. Also von daher, vielleicht kommt nächstes Jahr die Zeit. Also wie gesagt, ich mache keinen Boykott, ich finde es auch nicht doof, aber das gibt die Zeit einfach nicht so wirklich her. Denn und ja, dann ist das halt so. Ja, ich mache nur mit, weil es mich interessiert und weil ich genau in der Zeit sozusagen Strohwitwer bin und da sozusagen auch einfach viel mehr Zeit habe als sonst, mich da mal hier hinzusetzen und Gedanken zu machen und weil die Zeit braucht man. Ich mache ja mit dem Umwomukum auch mit, das heißt, es sind zwei Podcasts, wo ich drüber nachdenken muss. Mit euch zusammen ist es natürlich einfacher, da sind wir ein Team, aber ja, ich bin schon sehr gespannt. Ja. Ja, genau. Das fällt eben doch nicht so vom Himmel, denke ich mal, das zu machen. Wir haben unsere Teamaufstellung noch gar nicht bekannt gegeben. Jetzt weiß man schon, der Oboman ist beim Raucherbalkon dabei. Also der Raucherbalkon hat die Creme de la Creme der Podcast-Szene. Also, wie viel sind wir? 7 oder 8, Gérard, ne? Also, Gérard ist natürlich auch dabei, ist klar, brauchen wir nicht drüber. Ich glaube, also wir haben schon so ein paar Zugpferde. Also uns kann keiner das Genick brechen. Wir haben Technik-Podcaster, wir haben Musiker dabei, wir haben Leute dabei, die Blödsinn reden können. Das muss jetzt echt gut werden, Hatti, ne? Also ja. Ich sag dir das. Also, du hängst da gerade die Fahne echt in Sturm, ne? Ich werde das also auf jeden Fall. Ob das gut wird, ist eine andere Sache, aber ich meine. Wie gesagt, also wir haben so eine Telegram-Gruppe, also WhatsApp ist ja mittlerweile hinten. Wir haben ja in der Telegram-Gruppe mal so, der Christian hat immer gesagt, so, ja, das ist dabei. Ich gucke ja auch jeden Tag immer so dabei, wenn ich dann mal wieder Tweets vom Sascha lese und so. Ja, da sind natürlich auch Podcasts dabei, wo ich so sage, ich glaube, da ist ein Golf-Podcast dabei. Da tue ich mich schwer mit. Also erstmal ist Golf überhaupt nicht mein Sport. Ich kenne auch nicht mehr die Spielregeln. Ich weiß, man darf den Ball nicht ins Wasser schießen oder stoßen. Wie heißt denn das? Ich kenne mich da nicht. Da geht schon los. Also wie ja, aber da das? Reden wir dann über Autos. Also mein erster Golf war ein Golf 2 und schon geht's los. Siehste, genau. Thema verfehlt. Sechs setzen. Warum? Ganz ehrlich, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn du damit anfängst. Golf-Podcast, ja. Das ist doch klar. Ihr habt doch alle mal Golf gehabt irgendwie, mehr oder weniger. Aber bestimmt. Wenn wir diesen Golf-Podcast kriegen würden, das wäre gar kein Problem. Ich habe einen Kumpel, der hat einen Golfschläger. Ich würde mir meinen Zoom H5 nehmen und ich würde mit dem auf den Golfplatz gehen und würde das Ding mitlaufen lassen. Und dann würde ich sagen, so, pass mal auf, bringst mir jetzt mal Golf bei. Dann sage ich, jetzt stellen wir mal so ein Golf 1 dahin und jetzt zeigst du mal, wenn mir die Scheiben zertrümmert. Oder so irgend sowas, ne? Ja, aber wie gesagt, also... Da sind, also Klaus hat es vorhin gesagt, bevor wir aufgenommen haben, da ist ja irgendwie so auch so ein, ich weiß nicht, hast du es gesehen, Christian, so ein biblischer Podcast dabei, ne? Ja, genau, deswegen habe ich ja geschrieben von Jugendsex bis Gott oder irgend sowas, ne? So die zwei Antipoden der Bandbreite. Aber gut, das ist nicht so schlimm, das gab es letztes Jahr, Gérard war im Essen, dieses Jahr war das, ne? Dieses Jahr, ja, ich glaube März, ne? Da gab es auch ein Crossover von, Silke Hanke, die ja diesen Sex-Podcast macht mit Gott, wie hießen denn die diesen? Kommen gerade auch nicht mehr drauf, aber auch dieses mit den zwei Theologen war das, ne? Ja, zwei Theologen gegen ein Mädel, die über Sex, also die haben halt irgend so ein Crossover. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ja. Proton-Podcast haben wir uns auch unterhalten. Ja, da habe ich, glaube ich, auch kein Problem mit. Also, oh ja, das wird auch. Wir sind ja genug. Da kriegen wir die 6 Stunden schon voll. Ja, das denke ich auch. Kurze also, Zwischenfrage, Hatti, du nimmst auf, wird es gesendet? Gesendet nicht live, aber wir nehmen es, wir würden es online stellen. Ist es schlimm? Nee, schlimm nicht, aber wir reden jetzt gerade über Spotwichteln mit Informationen, die vielleicht nicht alle wissen sollen. Ja, wie gesagt, ist es nicht schlimm, aber wir haben ja noch ein paar andere paar Leute, die beim Pottwichteln dabei sind. Die Namen, die wir nicht nennen werden. Ist jetzt auch, glaube ich, kein Geheimnis, sage ich mal. Und ich glaube auch, der Podcast, der dann bewichtelt wird und wird dann ganz viele bekannte Stimmen hören, in irgendeiner Weise wird sich sagen, okay, das muss der Raucherbalkon sein. Was ist denn eigentlich mit Klaus los? Jetzt bin ich endlich mal auf dem Raucherbalkon und dann macht er das Mikrofon zu und schickt ja, hier Klaus Nachrichten. Könnte jetzt, also Klaus trommelt immer rum, ab 21 Uhr kann er Podcast. Normalerweise müsste er jetzt sprechen können. Klaus? Zack. Ja, ich kann es gerne noch mal versuchen. Ich weiß nicht. Ja, nee, mach wieder aus. Ist nicht. Du hast gerade gehört, Christian, Klaus hat heute schlechte Internetleitung, leider, dummerweise. Er hat halt zwar gesagt, er könnte ab 21 Uhr würde es mal gehen, aber es ist irgendwie immer schlecht. Okay, ja. Meine ist auch nicht besonders, weil ich gerade tausende von Fotos hochlade. Aber naja, zum Quatschen müsste es reichen. Ja, nee, ist alles super. Also, hast du Urlaub gerade oder was? Nö, hab keinen Urlaub. Aber halt heute Abend nichts. Und meine beiden Weiber sitzen drüben und schauen Voice of Germany. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt mal auf den Raucherbalkon. Sehr vernünftig, ab in die Kneipe. Voice of Germany, das guckt meine Frau bestimmt auch gerade oder so. Das ist hier Pro7, ne? Heute ist Pro7, ja. Das ist. Da habe ich dann auch so mich gefragt. Hat das einer von euch mal geguckt, Voice of Germany? Ich meine, so nee. Also Christian, du warst so als Musiker? Nee, ne? Ganz ehrlich, ich gucke sowas, also gut, weil es meine Frau auch gern guckt und wir schauen schon viel zusammen. Also ich bin eben nicht der Typ, der dann jeden Abend sich irgendwo in irgendein Zimmer verzieht. Und ja, das ist ja so eine Casting-Situation oder Probespiel-Situation, also eben drüber reden, singt er gut, singt er schlecht, irgendwie, also auch wenn das jetzt oft nicht meine Musik ist, was die da trällern, es ist aus dem Aspekt irgendwie doch immer ganz interessant. Ich weiß, du bist ja Musiker, ich behaupte einfach mal, oder so, sagt man Profimusiker, ist das schon so bei dir? Ich keine Ahnung, oder willst du dir den Schuh anziehen? Ich weiß es nicht. Oder, ich weiß nicht, hast du studiert Musik oder? Ich habe Musik studiert und es heißt Berufsmusiker. Ja, Berufsmusiker, genau. Hat man dann auch ein Ohr für eine Stimme oder hat man nur ein Ohr fürs Instrument? Nee, man hat ein Ohr für die Stimme. Und das macht das Podcasten auch so interessant. Nicht, dass ich jetzt irgendwie ein totaler Soundfreak bin. Es wird zwar gelegentlich mal nachgesagt, aber ich höre schon, auch wenn einer mit einem besseren Mikrofon macht oder mit einem schlechteren oder vielleicht seine Einstellungen nicht so gut hat oder wie auch immer. Also natürlich, man versteht es, aber ich höre einfach da Unterschiede und Obertöne und solche Geschichten. Wie hört sich's denn bei uns an? Das würde mich echt mal interessieren, weil ich mache das ja auch nur laienmäßig so nach meinem Gehör. Also das, was ich jetzt gerade gehört habe, klingt kräftig und voll mit ein bisschen Hall. Ja. Ja, ich habe hier jetzt keinen Kompressor drauf und nichts, deswegen. Okay. Hörst du ab und zu mal unsere Sendung auch? Höre ich ab und zu, ja. Kannst du da was zu sagen? Jetzt spontan nicht, müsste ich dann mit dem entsprechenden Ohr nochmal reinhören. Also ist ja nicht Würde so, mich dass echt ich... interessieren. Ja klar, kann ich machen. Ich frage es gerne. Oh, super. Da bin ich immer neugierig, weil da suche ich immer noch ein Optimum. Ja, aber ich glaube, das ist Jammern auf hohem Niveau. Also ich habe jetzt dieses, weil ich einfach mich frei bewegen will, ich habe jetzt halt einfach dieses Klaus-Gedächtnis-Headset, dieses Sennheiser PC3, das nehme ich jetzt halt einfach mal. Deswegen bist du so leise, alles klar. Du bist leise und klingst verschnupft. Ja, finde ich auch. Nee, wie gesagt, ja, sicherlich. Ich könnte jetzt natürlich auch hier meinen Rode M3, was ich sonst immer nehmen, Weil das ist halt das, was man mir mal empfohlen hat und ich auch gelesen habe. Es ist halt kein Großmembran, weil irgendeiner hatte mal irgendwo geschrieben oder gesagt oder so, warum nehmt ihr Podcaster verdammt nochmal immer Großmembran-Mikrofone? Das braucht ihr alle nicht, das ist völliger Blödsinn. Ich habe es auch festgestellt, es ist auch völliger Blödsinn. Ja, ich war heute einfach nur mal bequem heute und habe das einfach mal genommen. Nee, aber wegen Stimme, du hörst schon, wenn einer jetzt bei Voice of Germany, wo du sagst so, das ist jetzt nicht so, was man sich, wo man sagt, okay, das hört sich an oder nicht. Weil wenn ich mir Voice of Germany anhöre oder angucke, da sind ja alles Leute, wo ich mal sage, die können alle singen. Das ist ja jetzt nicht so wie bei DSDS, wo sie so ein paar Spacken dazwischen haben, die überhaupt nicht singen können. Das dient ja nur der Quote. Aber du kannst schon unterscheiden, ob da einer richtig gut singt bei Voice of Germany oder wo du sagst so, naja, es ist okay. Ja, schon. Und zum Beispiel eben hatten wir es gerade, da sang so ein Junge und meine beiden Mädels waren also wieder ganz, ganz begeistert. Und auf so einen ersten Tick denkt man, Mensch, ja, singt doch toll, singt wie ein Popstar. Aber wenn ich dann genauer reinhöre und merke, dass der einfach schlichtweg nur seinen Hals zuquetscht, da so ein bisschen künstliches Vibrato drauf macht, das kann man dann nicht lang ertragen. Also das ist dann nur so auf den ersten Blick, also wie ein Wein, der vielleicht mit der ersten Nase irgendwie interessant riecht, aber wenn man dann ein paar Schluck getrunken hat, dann eigentlich nur wie Essig ist. Aber das sind dann eben sehr, ja, spezielle Dinge, die ich dann eben schon von der Ausbildung her höre. Und wenn du sagst DSDS, da ist, finde ich, sehr beeindruckend, was der Bohlen macht. Der Bohlen hört das nämlich auch. Also egal jetzt, wie er sich benimmt, aber der merkt sofort, ob eben auch so eine Stimme irgendwie tragfähig ist, ob man mit der über mehrere Jahre was anfangen kann oder ob die Leute nur kurzfristig denken, oh, ja, ganz nett, aber wenn der oder die dann öfter und länger singen würde, dann würden auch die Leute merken, nö, mag ich nicht. Na, solche Sachen, das kann der Bohlen ganz gut. Ja, das macht der Bohlen ja auch bei hier Deutschland sucht den Superstar. Wenn da kommen ja auch ganz viele Leute, die singen oder so, dann siehst du ja immer, der Bohlen, der nimmt sich ja immer Kopfhörer ans Ohr, der hört schon, ob die singen können. Das kann ich mir auch schon vorstellen. Und ich behaupte doch einfach mal, der hat Ahnung von der ganzen Geschichte oder so. Der hat unheimlich Ahnung, sonst wäre er nicht so über Jahrzehnte erfolgreich. Das ist nicht Zufall. Ich wollte gerade sagen, also ich habe sein erstes Hörbuch damals gehört und so. Und er hat da halt auch so diese Anekdoten erzählt, so mit irgendwelchen Stars von früher und wie das so gelaufen ist und ob die singen können oder nicht singen können. Ich will da jetzt keine Namen nennen. Hört euch das erste Hörbuch von Bohlen an. Ist super geil. Und ich habe auch bei mir am Ort einen nicht ganz unbekannten Musikproduzenten wohnen, wo ich wohne. Und der hat mir auch von irgendwelchen Veranstaltungen erzählt, ja, hier du, ich kann super singen. Und die war dann halt auch eine nicht ganz unbekannte Sängerin, die sich dann vor ihn gestellt hat und die wenn die ihre Arme so zusammengequetscht hat, die konnte ihre Brüste damit aufpusten und ich sag, was, kannst du Titten mitmachen? Und ich glaube auch, dass der Ahnung hat von Musik und hören kann, ob jemand singen kann. Und ja, und bei Bohlen denke ich halt auch einfach mal, wie du schon sagst, der wäre nicht an dem Punkt gelandet, wo er jetzt ist. Dass er selber nicht singen kann, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube auch nicht, dass er das behauptet. Das ist einfach auch nee, damals Modern Talking, das ist ein Effekt gewesen. Das war in der Zeit absolut gut. Optik und Show und auch so, wie er sich jetzt benimmt, das weiß er doch ganz genau. Das ist Show, das ist, was man von ihm erwartet. Das ist, wo es läuft einfach und deswegen macht er das so, das alles. Das ist auch wie, das, ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt, Christian? 53. Na gut, also ich bin jetzt 44, ich habe jahrelang als Discjockey gearbeitet und wenn ich jetzt so in die 80er zurückdenke, diese ganzen Dance-Geschichten oder so, es gab damals ein Produzententeam, das hieß Stock Aitken Waterman, ich weiß nicht, ob du das mal warst, die haben diese ganzen Sachen damals in den 80ern produziert, Rick Astley, CC Catch und so, das war alles eine Leier, das war alles Stock Aitken Waterman, das war alles der ganz normale Viervierteltakt, das war alles Dancing-Geschichte irgendwie und das war alles gleich und da wurde halt irgendeine Truller oder irgendein Typ ins Studio gestellt, die ein bisschen schick aussahen, da wurde ein bisschen an der Knöpfe gedreht und dann war das. Das hat gereicht damals, war so. Das waren halt nicht so erfolgreiche Hammer-Sounds wie hier der Martin vom Metacast, der da damals seine furchtbare Musik rausgebracht hatte. Ey. Ey. Ja, wir haben das mit aller Leidenschaft gemacht. Natürlich. Hättest du dich mal ein Bohlengewand damals oder so? Oder nee, dann wäre ich Eunuch oder so. Nein. Also, nein. Nee. Über die Hürde gehe ich jetzt nicht. Gérard, so still. Gérard, kannst du singen? Ja, unter der Dusche, aber das ist nicht erwähnenswert. Guck. Genau. Nee, aber du hast ja wieder eben gesagt, mit der Technik ist ja so viel machbar. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie viele Bands, die ich richtig klasse fand, von den CDs her, und Kiss auf Live-Konzerte, was der absolute Müll ist, weil die einfach nicht live singen können. Und da sind auch viele Berühmte dazwischen, muss man mal lassen. Kann ich behaupten. Also eben war jetzt bei Voice of Germany Andreas Burani, der da live mit einer Gitarre gesungen hat. Da müsste man eigentlich auch schon gemerkt haben, dass das relativ schrecklich ist, was der macht. Und ich habe ihn mal bei einer Veranstaltung, bei einer großen Gala, da war der mit seiner Band da und die haben Soundcheck gemacht und Halleluja. Also bin ich auch nicht begeistert. Wenn dann so eine fertig produzierte Platte da ist, dann ist das alles schön und nett. Aber live, also das, was wir in unserem Beruf als eher Klassikermusiker immer machen, ist schwierig. So hatten wir das damals. Wir haben ja bei uns in Heinsberg, heißt das immer so Burgfest. Da kommen dann auch teilweise wirklich, mal Howard Carpendale war da und der fand ich ganz schlecht. Der konnte seine eigenen Texte noch nicht mal, wo er gesungen hat. Und was ich am blödesten fand bis jetzt war Münchner Freiheit. Münchner Freiheit höre ich unheimlich gerne, hat einen guten Sound, aber live war es wirklich der letzte Müll. Ich habe mich wirklich gefragt, ist das wirklich die gleiche Band, die hier auf CD da singt? Ist das wirklich das Gleiche? Also das war wirklich grottenschlecht, das Konzert hier. Ich weiß nicht, ob es an der Soundabstimmung nachher lag oder weil sie es einfach nicht live können. In dem Moment habe ich mir nur gedacht, okay, da habt ihr aber auf der CD ganz schön getrickst, Jungs. Ich weiß es nicht, also Christian kann das vielleicht besser beantworten. Also ich habe nicht viele Live-Konzerte in meinem Leben gesehen. Also ich habe die Stones einmal live gesehen. Ich habe, und da behaupte ich einfach mal, der kann singen, ist gut. Ich habe Robbie Williams gesehen. War super geil. Christian wird es kennen, ich habe Barclay James Harvest live gesehen. Ja, bin ich mit dabei. Ganz super. Ich habe Roger Chapman live gesehen. Und ja. Ich war irgendwann mal auf einer Oldie Night früher, weil ich bin halt so ein geprägtes Kind, also ich bin zwar ein 71er Baujahr, aber ich bin halt mit der Musik der 60er groß geworden. Ich war halt mal auf so einer, das hieß Peters Pop Show, das war Peter Illmann, glaube ich. Das habe ich damals gesehen, da waren so aus den 60ern oder so. Aber wie gesagt, die besten Konzerte, die ich gesehen habe, also zumindest die ich gesehen habe, also Stones war großes Kino, Robbie Williams und Barclay James Harvest war, glaube ich, das Geilste, was ich je gesehen habe. Also musikalisch super geil und showmäßig war es auch geil. Ich glaube, Barclay James Harvest waren einer der ersten Bands, die, ich glaube, mit Laser und so gearbeitet haben. Ja, das haben wir also da. Ich habe die mal in München auf der großen Reitbahn im Open Air gesehen. Da war ich ja auch noch recht jung. Absoluter Hammer. Pink Floyd in Hannover im Niedersachsenstadion. Ja, Pink Unfassbar. Floyd. Kann ich mir schon ganz groß vorartig stellen. Deswegen bin ich heute so, was ich hier so eine Rihanna oder Lady Gaga sehe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geil ist. Das ist auch alles irgendwie nicht mehr so, obwohl, naja gut, James Harvest ist auch nicht mehr so viel handgemacht, da war auch schon viel elektronisch bei oder so, aber zumindest hat er nochmal irgendwer eine Gitarre in der Hand, glaube ich. Ja, das wollte ich gerade sagen, also wenn du jetzt so aktuelle nimmst, da bin ich überzeugt davon, dass die auch im Live-Betrieb so viel Unterstützung haben, elektronische. Das sehen wir ja hier, wenn man sich mit so einem Reaper zum Beispiel auseinandersetzt. Da kannst du ja nun auch die Effekte alle live drauf machen. Du kannst es live so rausstreamen mit Kompressor, mit was auch immer drauf. Das ist ja nur Spielzeug, also zumindest so, wie ich das mache. Ne? Und das können die. Ich hab jetzt einen neuen holländischen Kollegen, der hat mir ein bisschen von André Rieu erzählt. Und da ist Gott. Da ist ein Oboist dabei, also das ist das Instrument, was ich dann auch spiele. Ne? Ja. seit Jahren und er kennt den persönlich und er weiß, wie der spielt, wenn der im Zimmer sitzt. Und er sagt, es ist extremst grausam wie Kreissäge, aber die Tontechniker wissen das und haben den eben tontechnisch live so verbraten, dass das, was rauskommt, sagt er, er kann das gar nicht glauben. Das ist wie wenn einer eine CD auflegt. Es ist wirklich angenehm und gut, weil die spielen ja nur jeden Abend dasselbe. Es ist auch ein extrem hartes Geschäft. Es ist also wirklich wie am Fließband bei Audi arbeiten oder so. Ja. Und deswegen macht er ganz leichte Mundstücke, dass das nicht anstrengend ist. Und deswegen klingt das super scheiße. Und die Techniker und die Mikrofone machen das so, dass draußen irgendwie ankommt, dass, ach ja, schöne Oboe. Hammer ist das. Ich hab das gar nicht so verfolgt. Ich glaube, es war ein Facebook-Post. Irgendwer hat gesagt, ich weiß gar nicht wo, Jean-Michel Jarre tritt irgendwo live auf. Das wird mich ja auch nochmal reizen. Das ist ganz viel Elektronik, oder? Das ist da fast nur Elektronik. Ja, aber der hat ja, also ich, sicherlich ist es Elektronik, aber das würde ich, also das ist so ein Typ, wo ich sagen würde, das würde ich mir schon angucken, Jean-Michel Jarre. Das ist, glaube ich, ja, keine Ahnung. Der Gotthilf Fischer der Elektronikmusiker oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, da ist die Herausforderung dann, das eben alles auch so auf die Bühne zu bringen, live. Ne? Zum Beispiel Queen, hier sowas wie Bohemian Rhapsody, das geht eigentlich ja nur auf einer Platte. Ne? Diese ganzen, wo Mercury selber siebenstimmig singt. Und das machen die trotzdem live. Gut, das wird dann halt entsprechend eingespielt. Die haben das also auch damals schon so im Griff gehabt, dass die Dinge dann einfach super dazu eingespielt haben, aber der Rest trotzdem live war. Muss man aber können. Ja, wir sind ja nun auch ältere Generationen. Ich meine, wir haben jetzt auch wahrscheinlich höhere, die jetzt gerade 25, 30. Ich meine, Gerard, du bist gerade, wie alt bist du? 32. Ja, gut, 32. Sicherlich kann man jetzt sagen, wenn man wirklich Live-Musik vernünftig hören möchte oder so, dann muss man sich halt einfach die alten Leute aus den 60ern oder 70ern nehmen. Ich glaube, da wird Christa mit mir gehen. Also da würde ich mir, also was weiß ich, da würde ich mir Neil Diamond live anhören oder ein Albert Hammond oder so ein Gedönse. Ich muss jetzt noch mal gucken. Hier, heute bin ich an dem Plakat vorbeigefahren. Ich konnte das nicht glauben. Deep Purple sagt Hatti was. Weiß nicht, ob Girard das weiß. Na, Deep Purple, das ist 70er Jahre, große Fußballstadien, Smoke on the Water und so weiter. Spielt im Braustüberl von Schloss Neuschwanstein. Hallo? Ich muss nochmal gucken, was das sein soll. Im Braustüberl, also wie so eine Schülerband oder so. Jetzt frage ich mich natürlich, inwieweit ist jetzt, also da ist Klaus ja immer ganz groß dabei, der kennt das ja auch noch alles, der macht ja die Musik auch, also der spielt ja. Die Frage ist jetzt, inwieweit ist jetzt noch die Originalbesetzung von Deep Purple da? Wie viel davon leben überhaupt noch? Ich glaube, zwei sind noch dabei. Ja, siehst du, somit erklärt sich das natürlich auch. Die kannst du natürlich auch im Baumarkt bei Hage Baumarkt oder irgendwo spielen lassen, Deep Purple oder so. Hast du bei vielen Sachen ja auch. Ich meine, wir nehmen die Stones. Also ich bin so ein ganz großer Stones-Fan. Die Stones treten ja seit Jahren immer noch in Originalbesetzung auf. Sie leben ja alle noch. Ich meine, sie haben, ich glaube, was war das irgendwann? Irgendwann ist doch einer gestorben an den Stones. Den haben sie aber relativ frühzeitig ausgetauscht, ne? Ja, das war noch ganz am Anfang. Brian Jones, ne? Nicht Brian so, Jones. Dass Stones kenne, aber trotzdem, das weiß ich, ja. Ich glaube, Brian Jones hieß der oder so. Aber ansonsten ist die Originalbesetzung der Stones ja immer noch so, wie sie damals war. Und sie wollen ja seit 20 Jahren aufhören und nicht mal auftreten. Sie treten ja immer noch auf. Und keine Ahnung. Also ein Kumpel von mir war auf dem Konzert der Beach Boys, ich glaube in Hannover. Die treten, glaube ich, auch noch fast in der Originalbesetzung auf. Nee, mehr darf ich nicht, ne? Du kannst Barbara Ann, kannst ruhig singen und zu Barbara Ann kann ich gleich, gibt es eine lustige Anekdote. Aber ich glaube, Klaus kennt die ganzen Namen von den Musikern, aber das Piano war gespielt und den haben sie, glaube ich, immer zweimal gestützt oder so. Aber Barbara Ann, weißt du, wie dieser Songtext entstanden ist, Hatti? Nee. Bestimmt also, am Strand. Ich weiß nicht, Christian, weißt du das? Nö, weiß ich nicht. Aber kennst du, ne? Ja, klar. Ich meine, mal gehört zu haben, die haben halt irgendwie zusammen gesessen, haben was getrunken, haben eine so eine Jam-Session gemacht, haben irgendwie ein bisschen mit Gitarre gemacht und so. Und irgendeiner fing dann an zu singen. Ba, ba, ba, ba, ba, Baran. Und so ist das halt entstanden. Und ich möchte nicht wissen, wie viel andere Hits schon so entstanden sind in irgendeinem Wohnzimmer aus irgendeinem Schwachsinn und sind große Welthits geworden. Minimum 80%, würde ich sagen. Das ist aber auch ein Merkmal dieser Musik. Also ich will das jetzt auch gar nicht abwerten. Das entsteht so. Das wird nicht komponiert, wie sich in meiner Musik ein Bach hinsetzt und das konstruiert am Reißbrett oder ein Mozart, sondern es wird eben ja spontan gemacht, sogar Texte. Schau mal hier, Bob Dylan hat Literatur-Nobelpreis gekriegt für so einen Song, den er als Student auf der Bude sich irgendwie so ausgedacht hat. Da denkt doch kein Mensch, dass er da mal irgendwann 70 Jahre später einen Literatur-Nobelpreis. Das ist eigentlich ein extremer Witz, genau genommen. Also jetzt ist es vielleicht gerechtfertigt, aber wenn du mal denkst, damals hat er halt da diesen, wie heißt er denn, Song geschrieben und nicht sich als Dichter gefühlt oder irgendwie so. Ja, was war, ich habe es ja letztens gehört, ich höre ja, wie gesagt, ich höre mal Böhmer und Schulz und die haben da auch über Bob Dylan. Blowing in the Wind, genau. Blowing the Answer, my friend, is blow. Ich glaube, dafür hat er einen Literatur-Nobelpreis gekriegt. Der hat halt ja, so ein bisschen Flower Power gedichtet, ein bisschen, ja, Frieden und bla bla bla, alles schön und gut. Und das ist auch so entstanden und nicht, oh, ich setze mich jetzt hin und muss die Worte wählen und alles gut zusammen komponieren und so. Das hat er nicht gemacht in der Zeit. Ja, aber genauso ist doch auch damals hier unser Grand Prix wahrscheinlich gewonnen worden. Ein bisschen Frieden. Ja. Nee, also mit dem, wie heißt er denn? Oh Mann. Spätabend, Ralf Siegel. Ja. Ralf Siegel hat Mainstream-Konzepte. Ralf Siegel weiß, wie der Geschmack der Massen ist. Er weiß, dass er einfache Musik komponieren muss, einfache Harmonien, höchstens zwei oder drei Akkorde, mehr auf keinen Fall. Also das ist kein Zufall. Das ist, glaube ich, wirklich ziemlich geplant gewesen. Ja, aber Text so ein bisschen Frieden, wie du schon sagst, das ist genau wie Bob Dylan, he answer my friend, he's blowing in the wind. Friede, Freude, Eierkuchen, Frieden und bla bla bla, alle haben sich lieb oder so. Aber ich habe eben nochmal gegoogelt, ich habe ja gerade, ich weiß gar nicht von den Angehörigen, Martin Gerard, ihr seid ja ansprechbar, kennt ihr Albert Hammond? Mm-mm. Nee, sagt mir jetzt nichts. Hat er die Orgel erfunden? Nein, hat er nicht. Aber ihr kennt alle den Song Free Electric Band. Wenn ihr das bei YouTube eingibt, Albert Hammond Free Electric Band ist, glaube ich, der größte Hit, ne, Christian? Ja, ne? Jetzt bin ich auch wieder nicht Albert Hammond, kenne ich, aber mit Titeln und so weiter, da ja, ist es bei aber, mir nicht so weit her. Aber wenn ihr das bei YouTube eingibt. Aber ich kenne den, ja, klar. Ja, wenn ihr das bei YouTube eingibt und Free Electric Band oder so, das. Genau, Ellie schreibt, das ist ein Hit, das Ding kennt jeder. Und ich habe irgendwann mal eine Talkshow gesehen, Albert Hammond, der hat ja noch mehrere, das ist kein Unbekannter, da gibt so zwei, drei Dinger, das sind Dinger, die kennt jeder. Und das ist ein Typ, ich glaube, aus den 60ern oder 70ern. Und der hat Welthits geschrieben später, unter anderem, und da war ich völlig platt, der hat geschrieben zum Beispiel Whitney Houston, One Woman in Time. Ein Typ aus den 60ern. Da denkst du, da ist halt normalerweise irgendein Schwatter, der die großen Hits für Mariah Carey oder so geschrieben hat, weil wenn du guckst, Mariah Carey oder so, die war ja immer Nummer 1 mit Whitney Houston, die haben sich immer die Plätze getauscht in den USA. Es waren immer Balladen, die waren immer langweilig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fand sie immer langweilig. Für mich gab es die Balladen, fand ich furchtbar von Mariah Carey und Whitney Houston. Ging gar nicht. Wusste ich jetzt auch nicht, dass der es komponiert hat, aber sowas begegnet einem öfters, dass man sagt, was, der hat das komponiert? War das 3 nach 9? Das war total lustig, weil wenn du Albert Hammond guckst, Free Electric Band, das kennt wirklich jeder. Wer es bei YouTube eingibt und sich das jetzt anhört oder so von euch beiden, von Gerard oder von Martin, ihr werdet beide sagen, jo, kenne ich. Ja, ich habe es gerade gehört, ich kenne es natürlich. Eine Menge Text, mein Gott. Ja. Das ist heutzutage ja nicht mehr ganz so viel. Wobei so die Rap- oder Hip-Hop-Geschichten, die erzählen ja auch also ganze Bücher, ne? Ja, wie gesagt, und wie dieser Albert Hammond da war, und wenn man mal guckt, was der produziert hat, der saß da auf dem Sofa, hatte seine Gitarre dabei Und da haben sie gefragt, was hast du so alles komponiert? Und bling, bling, dann fing der an, das sind Dinger, die kennt jeder Mensch. Und denkst du, das hat der rausgehauen. Aber wie gesagt, die Hip-Hop-Szene, sicherlich, die hat natürlich auch eine Menge rausgehauen. Auch genauso wie deine, du kommst ja eigentlich eher so aus der elektronischen Geschichte. Du warst ja eigentlich eher so ein, ja, so, wie hat man es früher genannt? New Wave hieß das, glaube ich, früher in den 80ern, ne, Martin? Hieß das so? Ja, ne? New Wave. Ja, das war ein, ja. Ja, Hip-Hop, ja. Hip-Hop war ganz großes Kino. Die großen Hip-Hopper von früher. Ja. Wer kennt sie nicht alle? Grandmaster Flash und so. Woudini. Oh Gott, ja, mein Gott, hör auf bitte, nicht diese Flashbacks. Ja, wieso? Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Christian ist. Ich weiß nicht, was der mitgenommen hat. Ich meine, mit 53, das ist ja schon. Der hat ja alles mitgenommen, ne, Christian? Zumindest eine ganze Menge. Alles bestimmt nicht. Ich bedauere es, nie Beatles gesehen zu haben. Da war ich einfach zu jung, das ist ganz klar. Das wäre noch was gewesen. Aber doch schon einiges erlebt. Wie gesagt, ich komme auch ja eher aus der klassischen Musik. Meine Eltern haben mich mit klassischer Musik erzogen. Ich durfte nicht auf solche Konzerte von so Langhaarigen gehen. Das war dann erst, wie ich dann so 16, 17 war, dann eben mal so Barclay James Harvest, Jethro Tull, Supertramp, übrigens alle live extrem Hammer. Und erstens gut gespielt und nicht so wie auf der Platte, sondern einfach besser improvisiert und getan und gemacht. Also richtig gute Leute. Blockflöte kann jeder spielen. Ja, ja, auf einem Bein. Also wenn ich weiß, wer Dress Hotel ist, googelt mal, das ist der Mann mit der Blockflöte. Aber das war keine Blockflöte, Mensch. Querflöte. Das war eine Querflöte und das ist sogar ein klassisches Instrument, würde ich meinen. So ist es, ja. Genau. Und die Leute von Jethro Tull haben alle klassische Musik studiert. Die Leute von Supertramp haben klassische Musik studiert. Die fangen und man dann, hört es. Ja, hört es. Die fangen dann mit einem Live-Konzert. Weißt du? Ja, ja, die fangen da mal irgendeine Bachfuge zu spielen an, was natürlich auf eine Rockplatte nicht drauf gehört, aber so im Konzert mal so ein Ding raushauen, da merkst du richtig, aha, alles klar, da kommt's her. Ja, ja, ja. Also man hört schon, ob du Musiker hast oder Marionetten. Das ist schon eindeutig so. Ne? Also ich kann immer empfehlen, also ich weiß nicht, was ihr so Silvester macht, aber wenn einer mal Silvester interessantes Fernsehprogramm gucken möchte, dann empfehle ich Silvester immer Dreisat zu gucken. Dreisat bringt 24 Stunden immer Konzerte. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal mitbekommen? Super Tipp, machen wir regelmäßig. Kann Silvester machen, ja. Oder auch, es gibt auch den einen oder anderen Feiertag, wo dann auch wieder so ein Dreisat-Runde ist und da gucken wir oder hören. Da, ich sitze hier. Ja. Da kannst du dann wirklich echt mal so Live-Geschichten sehen, wo du dann sagst so, ja, das war echt cool. Ich meine, ich bin ja noch so ein gebranntes Kind der 80er. Also ich habe ja damals noch, das ist ja wie, keine Ahnung was, Weihnachten, Silvester und Geburtstag auf einen Tag. Ich habe ja noch Live Aid Konzert live gesehen. Das war, also ich weiß nicht, wer es erlebt hat. Das war, ich glaube, so ziemlich das Geilste, was musikalisch im Fernsehen je kam, oder? Nee. Wie, und da warst live dabei? Aber du warst dabei, nein, Fernseh live, also im Fernsehen gesehen, nicht ja, live dabei. Ja, gut, das habe ich auch gesehen. Ich war nicht im Wembley Stadion und ich war auch nicht in Philadelphia, also. Ich wollte gerade sagen, dass... Nee, aber das war ganz großes Kino. Also ich fand das geil. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat von euch. Ich meine, ich habe da mal zeitweise reingezappt, aber das ganze Ding habe ich nicht geguckt. Weißt du noch genau, wann das war? Nee, das weiß ich nicht. Aber ich kann mich aber an verschiedene, ich nenne es mal bei uns Podcastern, das sagt Crossover nennen. Also ich weiß zum Beispiel, Simple Minds sind zusammen aufgetreten mit Peter Gabriel. Das war der Hammer. Und Phil Collins hat, glaube ich, in London im Wembley Stadion gespielt, ist in Flieger gestiegen und ist in, ich glaube, als Einzelster dann nochmal in Philadelphia aufgetreten. Also der hat, glaube ich, zweimal gespielt. Das war der Oberkracher. Doch, dann habe ich es doch intensiver verfolgt, weil Phil Collins ist auch ganz groß und mag ich sehr gern. Das habe ich verfolgt. Stimmt. Jetzt, wo du das sagst. Das war, wisst ihr, wen ich live gesehen habe? Nana Muscuri. Ja, ungefähr die gleichen schwarzen Klamotten zumindest. Auch eine Brille. Jetzt ratet. Steve Urkel. Keine Ahnung, Mann. Weiß ich doch nicht. Sisters of Mercy. Hat er eine Brille getragen? Ja. Hallo, immer. Wie sagte er mal? Fotografier mich ohne Brille und du bist tot. Kennt ihr Sisters of Mercy nicht? Ja, doch, das war, also ich habe ja, ich habe ja. Komm jetzt nicht mit Temple of Love, ich meine schon ältere Sachen. Nee, ich komme genau mit dem Lied, weil ich kenne wirklich nur das eine Lied von denen. Das war immer der Horror für mich, weil ich habe 20 Jahre in der Diskothek gearbeitet und habe eigentlich immer so diese ganze Dance-Musik damals aufgeglichen, 90ern, so Dr. Alban, Culture Beat und keine Ahnung, wie sie alle hießen und so. Und mein Chef, das war immer so ein, ja, das war immer so ein Gitarrenangehaucht. Sister of Mercy, Temple of Love, Alter. Und das, ich hab sie gehasst. Ja, die haben coole Sachen gemacht. Ich fand die ganz, ganz großartig. Jawohl. Ich weiß nicht, was Temple of Love war, weil Sister of Mercy verbinde ich halt immer nur mit Temple of Love. Ja, ich empfehle da mal andere Sachen. So First and Last and Always heißt eine Platte. Die kann man sich mal anhören. Mhm. So als kleinen Tipp. Sag mal, Hatti, darf man hier placken? Also ich bin nicht Eigentümer dieses Raucherbalkons, der gehört der Pott-WG. Das muss man ja auch immer mal wieder sagen. Hier kann jeder hinkommen und kann irgendwas aufnehmen. Und wenn du meinst, du möchtest irgendwas placken, dann plack doch irgendwas. Mach doch. Ja, ich würde so gerne. Weil unsere Sendung ist ja nun heute ausgefallen und ich wollte das heute erzählen und ich würde das vielleicht dazu nutzen, das hier mal zu machen. Ja, mach doch. Also alles wenn ich klar, weiß, was das ist. Martin ist der ist der Metacast Martin. Was willst du placken? Deinen Podcast willst du placken oder wolltest du ein Thema oder was wolltest du? Nee, die nächste Sendung. Also am nächsten Donnerstag. Die nächste Sendung. Martin ist der Typ, der immer sagt, ich frage mal den Chat. Ich weiß es nicht, weil Martin ist immer unvorbereitet. Ja, zumindest ab und an mal. Aber jetzt gerade, ich würde gerne was placken und ich würde nämlich gerne unsere Sendung am nächsten Donnerstag, am 10.11. placken. Wir haben nämlich Besuch und Besuch haben wir nicht so oft. Aber diesmal haben wir Besuch und zwar ist es der zweite Buchautor, den wir beim Metacast mal begrüßen. Und der hat ein Fachbuch geschrieben zum Thema React. Sagt euch das irgendwas? Nee. Was ist das? Was ist das? Ja, das geht um JavaScript-Kram und ist erfunden worden irgendwie von Facebook und da kann man so ganz tolle Website-Geschichten mitbauen. Und ja, der gute Mann ist Mitautor von dem Buch React und das Ganze ist veröffentlicht worden beim D-Punkt Verlag und wird nächste Woche zu Gast sein und wir wollen mal so richtig einsteigen hart in die JavaScript-Entwicklung mit React und ECMAScript und was so geht und JavaScript 6 und wollen da mal gucken, was er uns da erzählen wird. Und wenn die Hörer vom Raucherbalkon einige vielleicht Interesse daran haben, einfach mal so richtig nerdigen Kram zu hören, dann würde ich sagen, hört euch die nächste Sendung nächste Woche mal an. Das könnte sehr spannend werden. Wir hatten ja schon mal einen Autor bei uns, aber das hatte jetzt nichts mit Computern zu tun. Das war der Gunter Dück. Aber das ist ja schon ein bisschen her auch. Und ja, der zweite Buchautor bei uns, Nils Hartmann, wird nächste Woche da sein. Und wir freuen uns riesig drauf und hoffen, dass das richtig schön nerdig wird. Tja. Jetzt, das war's. Ja, prima. Welche Technik macht ihr, wenn ihr zusammen sprecht? Studio Link auch. Und kommt gut klar damit auch? Ja, machen wir die ganze Zeit schon jetzt. Also schon viele, viele, viele Folgen auch schon mit Metacast und so. Und auch Nils Hartmann wird nächste Woche per Studio Link zugeschaltet sein. Ich weiß nicht, welche Qualität nun sein. Habt ihr ihm erklärt? Ja, das brauche ich ihm nicht erklären. Das kriegt er hin. Der ist ja Entwickler und weiß, was Phase ist und sowas kriegt er dann auch noch hin. Also die Frage ist nur, wie gut sein Mikrofon ist. Das werden wir dann sehen. Wir werden nächste Woche nochmal einen Soundcheck machen vorher, 2-3 Tage vorher und hoffen, dass wir dann alle gesund sind nächste Woche und diese Sendung starten können und gucken mal, was er uns so erzählen kann über diese Technik und vor allen Dingen auch, was mich immer sehr interessiert, ist auch, wie kommt man darauf, ein Buch zu machen und wie geht das überhaupt? Und dann mit zwei Autoren. Also er ist nicht der alleinige Autor, da ist noch ein anderer dabei. Und ja, das wollen wir mal so ein bisschen erkunden und erfragen, wie das so ist. Also, das war das Self-Plugging von Martin. Nächste Woche, Donnerstag, 21 Uhr auf www.metacast.de. Meta wie der Meter, richtig, ne? Du machst das so gut, ich muss gar nichts sagen, ganz toll. Genau. Ja, ich schäme mich ein bisschen, aber ich bin so ein bisschen, ich bin schon happy, wenn wir auch mal einen Gast haben, der einfach mal so richtig Plan von dem hat, was er da tut und so. Ich sag mal, wenn man ein Buch schreibt, dann hat man sich schon gut in dem Thema zurechtgefunden und in der heutigen Zeit ist JavaScript auf jeder Webseite zu finden und React ist eben eine Art von JavaScript, wie man es anwenden kann. Und da wollen wir mal ein bisschen reinlauschen und hören. Ganz genau. Ich würde einfach mal sagen, wir machen auch mal hier mal den Hahn zu und hören uns bei einer nächsten Folge beim Raucherbalkon. Von meiner Seite, ich sage schon mal tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.